In der Brückenstraße waren dann Juden allgemein untergebracht worden. Da ist sie auch mit mir hingegangen. Dann musste ich nur einfach auf und ab gehen und ihr sagen, ob da irgendwie was Verdächtiges war. Wenn da jemand stehen bleiben will, dann sollte ich einfach schellen und da reinkommen. Ne? Brauchte ich aber nicht. Dann, naja, ist sie wieder. Die hat mir auch nicht groß was erklärt. Die hatte nur was in der Tasche, was sie denen brachte. Und nachher sagt sie, was hast du denn da? Da hatten sie ihr, damit sie, wollten sie auch eine Freude machen, hatten sie von ihrem Eingemachten ihr was mitgegeben. Ich weiß noch, es waren so lecker eingemachte Birnen.